Ansage 2. Guten Tag. Sie sind mit dem Anschluss von Tim Berger verbunden. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich melde mich dann bei Ihnen. Sie können mich auch unter 0171 060 7802 anrufen.